Nicht so einfach und glatt zu beantworten ist die Frage nach Echtheit oder Unechtheit der Monita. Die Monita privata societatis Jesu, Geheimvorschriften der Gesellschaft Jesu, erschienen gedruckt zuerst zu Krakau 1612, nachdem sie schon vorher handschriftlich verbreitet worden waren. Herausgeber scheint der frühere Jesuit Zacharowski zu sein. Fast unzählige Auflagen und Ausgaben in allen Kultursprachen folgten sich. Die letzte Ausgabe erschien zu Bamberg 1904. Die Bedeutung der Schrift geht daraus hervor, dass schon gleich nach Erscheinen der Ordensgeneral Mucius Vitaleschi zweimal 1616 und 1617 den deutschen Jesuiten Gritzer, einen hervorragenden Theologen des Ordens, mit der Widerlegung beauftragte und dass bis in die neueste Zeit hinein Jesuit auf Jesuit als Widerleger auftritt. Vergleiche Dur, Gesellschaft Jesu, Jesuitenfabeln, vierte Auflage, Freiburg im Breisgau 1904, Seite 90 und folgende. Vor wenigen Jahren wandte sich Adolf Harnack an mich um Auskunft, ob die Monita echt oder unecht seien. Ich erwiderte, es sei zu unterscheiden zwischen formeller und materieller Echtheit. Bei dieser Unterscheidung bleibe ich auch noch heute. Die formelle Echtheit, das heißt, dass die Monita gleichsam als Geheimzusatz zu den offiziellen Satzungen des Ordens vom Orden selbst in vorliegende Wortlaute abgefasst sind, ist schwer zu beweisen. Die materielle Echtheit, das heißt, dass die Monita Vorschriften enthalten, die dem Geiste des Ordens entsprechen, mag ihr Verfasser ein Jesuit oder ein Jesuitenfeind gewesen sein, mag er ein ernsthaftes oder ein satirisches Werk haben schreiben wollen, steht für mich ebenso fest wie die Existenz von Geheimvorschriften des Ordens überhaupt. Aber auch die formelle Echtheit ist wenigstens nicht so leichthin beiseite zu schieben, wie es die Jesuiten, neuerdings in besonders oberflächlicher Weise der Jesuit Dur in Jesuitenfabeln, Seite 91 und folgende, tun. Den geschichtlich feststehenden Tatsachen gegenüber, die sich auf die Monita beziehen, bleibt dem unparteiisch und gewissenhaft Prüfenden nur übrig, über die formelle Echtheit ein Non-Liquid zu sprechen. Die kirchlichen Urteile, Bischöfe, Indexkongregationen und so weiter gegen die Echtheit haben keine Kraft, denn sie sind parteiisch, auf Betreiben der Jesuiten selbst erlassen und dekretieren die Unechtheit ohne auch nur den Versuch eines Beweises. Dass die Jesuiten selbst in einer Flut von Gegenschriften die Echtheit leugnen, ist natürlich. Aber die Leugnung verdient zunächst nur den Glauben oder Unglauben, den die Leugnung jedes Angeklagten verdient. Nur stichhaltige Beweise gegen die Echtheit der Monita können den Ausschlag geben. Und solche Beweise sind bis jetzt von den Jesuiten nicht vorgebracht worden. Auch eine überzeugende Entkräftung der für die Echtheit angeführten Tatsachen liegt nicht vor. Die Verteidiger der Echtheit stützen sich im Wesentlichen darauf, dass die handschriftlichen Exemplare der Monita, die den Buchstabenausgaben zugrunde liegen, in Jesuitenkollegien aufgefunden worden sind. Die Auffindung solcher Exemplare steht unzweifelhaft fest für die Kollegien zu Prag, Paris, Roermond in Holland, München und Paderborn. Das Exemplar im Paderborner Jesuitenhause wurde in einem Schranke des Rektorzimmers, Anatomia, Seite 49, gefunden. Das Münchner handschriftliche Exemplar zu den Bibliotheksbeständen des 1773 aufgehobenen dortigen Jesuitenkollegs gehörend, entdeckte man erst in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts in einem geheimen Verschlage hinter dem Altare der alten Jesuitenkirche St. Michael zu München. Entscheidend für die Echtheit wäre, wenn mit absoluter Sicherheit nachgewiesen werden könnte, dass das Prager Exemplar dort schon im Jahre 1611 vorhanden gewesen sei, das heißt also vor der im Jahre 1612 erfolgten ersten Buchausgabe. J. Friedrich macht es wahrscheinlich, aber nicht gewiss. Fest steht jedoch, dass der Prager Fund den Jesuiten so unangenehm war, dass der damalige Hauptverfechter der Unechtheit der Moniter, der Jesuit Forer, es für geraten hielt, ihn in seiner Abwehrschrift mit Stillschweigen zu übergehen. Dagegen bewies er eifrig, es bedurfte dessen nicht, dass das Exemplar in Paderborn erst nach der ersten Buchausgabe ans Licht gezogen worden sei. Forers Schweigen ist umso auffallender, als eine handschriftliche, für sein Buch bestimmte Bemerkung den Prager Fund als Tatsache behandelt. Siehe J. Friedrich am angegebenen Ort, Seite 9 und 65. Das »Wer schweigt, wenn er reden konnte und musste« scheint zuzustimmen, kommt einem bei diesem ominösen Schweigen in den Sinn. Drittens gibt es neben der in den Satzungen hervortretenden Gliederung des Ordens noch eine Geheimklasse von Mitgliedern? Gibt es Affiliierte des Jesuitenordens? Im ersten Teil haben wir gesehen, dass der Jesuitenorden von sogenannten Zweiten und Dritten Orden, wie die Franziskaner und Dominikaner sie unter den Laien für sich eingerichtet haben, nichts wissen will. Wir haben aber auch schon dort gesehen, dass die marianischen Kongregationen als dritte oder zweite Orden des Jesuitenordens bezeichnet werden können. So eng aber die Kongreganisten den Jesuiten auch verbunden sind, das Band des Gehorsams fesselt sie nicht an den Orden. Erst durch dieses Band entstehen wirkliche Affiliierte, und der Jesuitenorden besitzt sie. Die Möglichkeit von Affiliierten scheint mir zunächst sogar in zwei Stellen des offiziellen Instituts angedeutet zu sein. In den Satzungen heißt es: Die Gesellschaft Jesu im weitesten Sinne des Wortes umfasst alle, die unter dem Gehorsame des Generalvorstehers leben, auch die Novizen und wer immer mit dem Willen in der Gesellschaft zu leben und zu sterben sich in den Prüfungen befindet, um in sie, die Gesellschaft Jesu, in irgendeinem Grade, von dem die Rede sein wird, aufgenommen zu werden. Und das 129. Dekret der ersten Generalkongregation 1558 lautet: Ob die Weltlichen, die im militärischen Christusorden Gelübde ablegen, zu unserer Gesellschaft zugelassen werden können, obwohl anzunehmen sei, dass sie die Profess nicht bei uns ablegen werden? Antwort: Sie können zugelassen werden. An der ersten Stelle wird gesprochen von denen, die unter dem Gehorsame des Generals stehen, einschließlich der Novizen und von anderen, die mit dem Willen, in die Gesellschaft aufgenommen zu werden, sich in den Prüfungen befinden. Will man nicht krasse Tantologie annehmen, so wird durch das »und« ein Unterschied zwischen den an erster und den an zweiter Stelle genannten gemacht. Das heißt, die an zweiter Stelle genannten befinden sich, im Gegensatz zu dem den Orden schon Angehörenden, selbst den Novizen, zwar in den Prüfungen, gehören aber noch nicht zur Gesellschaft, das heißt also sind Affiliierte. Die zweite Stelle spricht deutlich von Weltlichen, die zur Gesellschaft zugelassen werden, ohne dass sie Profess ablegen. Ich gebe zu, dass das Wort Profess im engsten Sinne, das heißt im Gegensatz zu den Gelübden der Koadjutoren, verstanden werden kann. Die Möglichkeit, dass es im allgemeinen Sinne, das heißt im Sinne von Ordensgelübden überhaupt zu verstehen, ist aber nicht zu leugnen. Dann haben wir es aber auch hier mit Affiliierten zu tun.